ihnen reicheren Gewinst versprachen, als sie dort finden konnten. Wie leicht wäre es möglich, dass sie mich schon von Frankfurt aus als reichen Juwelenhändler kennten. Habe ich also ja durch die Rettung eures Weibes Dank verdient, so könnt ihr mich dadurch reichlich lohnen, dass ihr aus diesem Forste mich auf Weg und Steg leitet.« Andres war mit Freuden bereit, alles zu erfüllen, was man von ihm verlangte, und machte sich gleich, wie der Fremde wünschte, zur Wanderung fertig, indem er seine Jägeruniform anzog, seine Doppelbüchse und seinen tüchtigen Hirschfänger umschnallte und dem Knecht befahl, zwei von den Doggen anzukuppeln. Der Fremde hatte unterdessen das Kistchen geöffnet und die prächtigsten Geschmeide, Halsketten, Ohrringen, Spangen, herausgenommen, die er auf Georginas Bette ausbreitete, so dass sie ihre Verwunderung und Freude gar nicht bergen konnte. Als nun aber der Fremde sie aufforderte, doch eine der schönsten Halsketten umzuhängen, die reichen Spangen auf ihre wunderschön geformten Ärmel zu streifen und ihr dann einen kleinen Taschenspiegel vorhielt, worin sie sich nach Herzenslust beschauen konnte, so dass sie in kindischer Lust aufjauchzte, da sagte Andres zu dem Fremden: »Ach, lieber Herr, wie möget ihr doch in meinem armen Weibe solche Lüsternkeit erregen, dass sie sich mit Dingen putzt, die ihr nimmermehr zukommen und auch gar nicht anstehen. Nehmt es mir nicht übel, Herr, aber die einfache, rote Korallenschnur, die meine Georgina um den Hals gehängt hatte, als ich sie zum ersten Mal in Neapel sah, ist mir tausendmal lieber als das funkelnde, blitzende Geschmeide, das mir recht eitel und trügerisch vorkommt.« »Ihr seid auch gar zu strenge«, erwiderte der Fremde, höhnisch lächelnd, »dass ihr eurem Weibe nicht einmal in ihrer Krankheit die unschuldige Freude lassen wollt, sich mit meinem schönen Geschmeiden herauszuputzen, die keineswegs trügerisch, sondern wahrhaft echt sind. Wisst ihr denn nicht, dass eben den Weibern solche Dinge rechte Freude verursachen? Und was ihr da sagt, dass solcher Prunk eurer Georgina nicht zukomme, so muss ich das Gegenteil behaupten. Euer Weib ist hübsch genug, sich so herauszuputzen, und ihr wisst ja gar nicht, ob sie nicht einmal auch noch reich genug sein wird, dergleichen Schmuck selbst zu besitzen und zu tragen.« Andres sprach mit sehr ernstem, nachdrücklichem Ton: »Ich bitte euch, Herr, führt nicht solche geheimnisvolle, verfängliche Reden. Wollt ihr denn mein armes Weib betören, dass sie von eitlem Gelüst nach solchem weltlichen Prunk und Staat nur drückender unsere Armut fühle und um alle Lebensruhe, um alle Heiterkeit gebracht werde? Packt nur eure schönen Sachen ein, lieber Herr. Ich will sie euch treulich bewahren, bis ihr zurückkommt. Aber sagt mir nun, wenn, wie es der Himmel verhüten möge, euch unterdessen ein Unglück zustoßen sollte, so dass ihr nicht mehr zurückkehret in mein Haus, wohin soll ich dann das Kistchen abliefern? Und wie lange soll ich auf euch warten, ehe ich die Juwelen dem einhändige, den ihr mir nennen werdet, so wie ich euch jetzt um euren Namen bitte?« »Ich heiße«, erwiderte der Fremde, »Ignaz Denner und bin, wie ihr schon wisst, Kauf- und Handelsmann. Ich habe weder Weib noch Kinder und meine Verwandte wohnen im Walliser Lande. Die kann ich aber keineswegs lieben und achten, da sie sich, als ich noch arm und bedürftig war, um mich gar nicht gekümmert haben. Sollte ich in 3 Jahren mich nicht sehen lassen, so behaltet das Kistchen ruhig an euch. Und da ich wohl weiß, dass beide, ihr und Georgina, euch sträuben werdet, das reiche Vermächtnis von mir anzunehmen, so schenke ich in jenem Fall das Kästchen mit Kleinodien eurem Knaben, dem ich, wenn ihr ihn firmen lässt, den Namen Ignatius beizugeben bitte.« Andres wusste in der Tat nicht, was er aus der seltenen Freigebigkeit und Großmut des fremden Mannes machen sollte. Er stand ganz verstummt vor ihm, indes Georgina ihm für seinen guten Willen dankte und versicherte, zu Gott und den Heiligen fleißig beten zu wollen, dass sie ihn auf seinen weiten, beschwerlichen Reisen beschützen und ihn stets glücklich in ihr Haus zurückführen möchten. Der Fremde lächelte, so wie es seine Art war, auf seltsame Weise und meinte, dass wohl das Gebet einer schönen Frau mehr Kraft haben möge als das seinige. Das Beten wolle er daher ihr überlassen und übrigens seinem kräftigen, abgehärteten Körper und seinen guten Waffen vertrauen. Dem frommen Andres mißfiel diese Äußerung des Fremden höchlich. Indessen verschwieg er das, was er darauf zu erwidern schon im Begriff stand, und trieb vielmehr den Fremden an, jetzt die Wanderung durch den Forst zu beginnen, da er sonst erst in später Nacht in sein Haus zurückkehren und seine Georgina in Furcht und Angst setzen würde. Ende des ersten Abschnitts von Ignaz Denner.